es nur für einen Anruf und sag Tschüss. Ja, jetzt okay. Kann ich auch jetzt sehen. Jetzt siehst du mich auch, okay. Tschüss, Carola. Ja, scheiße, dass ich kein Bildtelefon habe. Ja, tschüss, Carola. Ja, tschüss, Domian. So, ihr Lieben, jetzt sind wir im Fernsehen. Ich grüße euch sehr herzlich. Heute ist hier bei uns eine besondere Sendung, ein besonderer Tag. Zum einen haben wir nach längerer Zeit mal wieder einen Stargast, der sich euch, meinem Publikum, stellt. Also ihr könnt jetzt anrufen und Fragen formulieren und kritiklos werden. Der Stargast heißt Bärbel Schäfer. Die Telefonnummer, unter der ihr mich und uns, das heißt Bärbel und mich, erreichen könnt, 0180 5678 111. Und das Zweite, das ist etwas ganz Besonderes, eine Weltpremiere geradezu. Heute Nacht wird hier bei uns im 1 Live Talk Radio, im WDR Fernsehen, das Bildtelefon eingeführt. Und da haben wir gedacht, das muss ein besonderer Anlass sein. Und da kam Bärbel Schäfer gerade recht. Also, es gibt hier ein Kästchen. Auf diesem Kästchen sind zwei Knöpfe. Und wenn ich jetzt diesen einen Knopf drücke, dann wird, so die Technik uns hold ist, Bärbel Schäfer im Bildschirm oben rechts, von euch aus gesehen, oben rechts erscheinen. Also, es geht jetzt los. 3, 2, 1. Bildtelefon. Hey! Das ist ja lustig. Bärbel. Lustig. Hallo Domian. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich jemanden, mit dem ich rede. Ich habe mit so viel tausend Leuten hier schon gesprochen. Und jetzt sehe ich dich. Wunderbar. Schön, dass du mitmachst. Ich habe die Situation so rum ja öfter. Ne? Ja, aber du hast ja manchmal auch in deiner Sendung so Telefonaktionen, wo Leute euch auch anrufen und mit deinen Gästen sprechen. Und da habe ich, hab ich manchmal auch schon gedacht, ich würde gerne den einen oder anderen Anrufer jetzt auch sehen. Ja, das denke ich mir bei dir manchmal auch. Also ich glaube ja, zu später Stunde sind die Leute, und vor allem wenn man sie nicht sieht, dann vielleicht sogar eher bereit, sich zu öffnen. Ja. Also ich denke manchmal, wenn wir die Castinglisten hätten deiner Gäste, die anrufen, das ist das glaube ich, ja. Andererseits hast du sicherlich auch die Schwierigkeit, dass du es nicht vielleicht alles überprüfen kannst, oder sind alle. Es gibt den einen oder anderen Fake, ja, obwohl wir sehr streng sind, aber manchmal flutscht das doch durch. Das lässt sich nicht verhindern bei einer Sendung, die jeden Tag läuft. Dass das funktioniert, oder? Ich finde es auch ganz fantastisch. Aber ich bin präpariert hier mit Chips, siehst du? Ja, also lass es dir gut gehen. Ach so, wir dürfen ja keine Werbung machen bei euch, ja? Ist Chips, oder? Solange wir dich verstehen, ist das alles in Ordnung. Bärbel, pass auf. Also ich bin gespannt und bereit. Ja, ich habe jetzt einen Vorschlag. Wir beide machen jetzt so eine kleine Vorstellungsrunde. Und dann hat das Publikum das Wort, beziehungsweise wir gehen auf das ein, was gerade im Radio schon gesagt und gefragt worden ist. Bist du einverstanden? Okay. Ja, alles klar. Also, Bärbel Schäfer, Alter? 33. Sternzeichen? Schütze. Ich auch. Aszendent? Wann bist du? Ich bin auch Schütze. Ich glaube Zwilling. Ja, 16. Dezember. Ah ja. Ich bin 21. Dezember und im Aszendenten Skorpion. Ah. Ja. War auch blöd bei dir immer so kurz vor Weihnachten. Nee, ich fand es eigentlich immer sehr nett. Eigentlich sehr schön. Ja? Derzeitige Seelenstimmung. Positiv, ausgeglichen und schwer verliebt und aufgeregt wegen unseres neuen Sendestartes am Montag. Ja. Mit wem würde Bärbel Schäfer niemals im Aufzug stecken bleiben wollen? Och, da würde ich mich gar nicht festlegen, weil ich glaube, jeder ist spannend, mit dem man ein bisschen Zeit im Aufzug verbringen kann. Aha. Deine größte Angst? Wenn er keinen Mundgeruch hat oder sie auf engem Raum oder keine Platzangst, würde ich mich da nicht einschränken. Ja. Deine größte Angst? Angst? Habe ich gar keine. Mhm. Dein größtes Talent? Vielleicht meine Neugier. Mhm. Also das ist immer ganz schwierig zu sagen. Mhm. Aber ich denke schon. Vielleicht auch Natürlichkeit, Neugier. Was ist für dich die größere Strafe? Vera am Mittag gucken zu müssen oder, wie sagt man so schön, Sonja? Also ich habe von beiden noch keine ganze Sendung jetzt gesehen. Ehrlich? Mal Ausschnitte. Ja, es war, aber ich würde, also beides ist keine Strafe. Ich denke, man kann immer etwas lernen, was man vielleicht anders machen würde oder besser oder sicherlich nochmal vielleicht was mitnehmen. Sehr diplomatisch. Bist du eitel? Ja. Ja. Schon. Was verachtest du sehr? Ich verachte, wenn jemand extrem geizig ist, also mit Gefühlen, vielleicht auch materiell natürlich. Mhm. Und was verachte ich noch? Oh, das kann ich erstmal so gar nicht sagen. Hast du Angst vor dem Tod? Ja. Leben macht so viel Spaß, ja. Also dass das Ungewisse einem dann doch ein bisschen Angst macht. Also vielleicht doch ein bisschen Angst. Ja. So, und zum Schluss die berühmte Frage. Du darfst einen Tag lang Deutschland regieren, absolut regieren. Was würdest du verändern? Was würde ich verändern? Ich würde den Menschen versuchen, in der ganz kurzen Zeit ein Toleranzgen einzupflanzen. Und ich würde das Thema multikulturelles Zusammenleben vielleicht noch ein bisschen forcieren an dem Tag. Okay, die Hundesteuer abschaffen. Die Hundesteuer abschaffen. Du bist Hundebesitzerin, ne? Ja, genau. Gut, Bärbel, das war so die kleine Vorstellungsrunde mit uns beiden. Und jetzt schlage ich vor, gehen wir auf das ein, was gerade im Radio gefragt und gesagt worden ist. Da war Franz, 14 Jahre alt, der hat von dir geträumt. Du hast es ja mitgehört. Sehr schmeichelhaft. Ja, netter Traum. Und die Frage, die vielleicht... In der großen Wohnung habe ich gehört. Genau, ja? Da war so eine Frage drin, wohnt Bärbel Schäfer vielleicht sogar zufällig, so wie Franz das geträumt hat, in einer alten Fabrik? Also es ist eine Altbauwohnung, aber es ist keine alte Fabrik. Keine alte Fabrik. Dann hat Elke angerufen, 30 Jahre alt, und sich sehr lobend darüber geäußert, dass du hier beim Christopher Street Day in Köln mitgemacht hast. Du hast ja einen eigenen Wagen. Ja. Und sie hat gefragt, warum du da mitgemacht hast, warum du dich als Nicht-Lesbe da so engagiert hast. Ja, sicherlich, also weil viele meiner Freunde schwul oder beziehungsweise auch lesbisch sind, weil wir in der Redaktion Schwule haben und einfach ganz klar von Seiten der Redaktion aus Farbe bekennen wollten. Denn das Thema war ja homosexuelle Ehen, ja oder nein. Und da sind wir mit 30 oder 35 Bärbels auf unserem Bärbelwagen gewesen und wollten ein Teil dieses großen Christopher Street Days in Köln sein. Ja. Daraufhin hat Harald angerufen, 37 Jahre alt, Heinz Harald, und er meinte, obwohl er dich sehr gelobt hat, dass du bei schwul-lesbischen Themen doch ein bisschen mehr Biss zeigen solltest in der Sendung. Kannst du damit was anfangen? Ja. Ich denke, das mache ich schon. Bei uns ist es eigentlich so, dass zu allen möglichen Themenbereichen wir auch immer schwule und lesbische Paare da haben. Das ist eigentlich auch gar nichts Besonderes mehr für uns in vielen Situationen, sodass da auch eine Diskussion, eine Auseinandersetzung stattfindet. Ich merke aber an den Reaktionen von den Zuschauern oder von der Zuschauerpost, wenn ich mir das anschaue, dass das für viele noch etwas Besonderes ist, wenn man jetzt als Beispiel schwule oder lesbische Beziehung ganz normal in eine Beziehungssendung mit einbaut. Und meiner Meinung nach bekennen wir da schon sehr eindeutig Farbe. Also ob nun schwule oder lesbische Kinder adoptieren sollen, homosexuelle Ehen, das sind alles Themen, die wir schon diskutiert haben und die waren sehr, sehr also engagiert. Also muss ich eigentlich unterstreichen, weil ich verfolge deine Sendung nie zu dem Zeitpunkt, wenn sie wirklich gesendet wird, am Nachmittag, sondern ich gucke mir die nachts oft an, wenn ich nach Hause komme, sofern das möglich ist. Im Moment geht es ja nicht, weil du zu früh die Wiederholung sendest, aber da habe ich sehr viele Sendungen von dir gesehen und muss das unterstreichen, dass gerade im Thema schwul, lesbisch da wirklich das ganz ordentlich gemacht wird. Stefan, 29 Jahre alt, fragt, was du vorher gemacht hast, bevor du bei RTL so groß rausgekommen bist. Ob ich vorher schon existiert habe in dieser Medienwelt? Ja. Ja, und zwar bei deinem Sender, beim WDR, habe ich ja 3 Jahre lang auch bereits eine Jugend-Talkshow im Fernsehen gemacht und eine Unterhaltungssendung, ab und zu mal im Sommer, die heißt Holly Münd und irgendwie ein paar Musiksendungen. Und davor war ich bei der Deutschen Welle und hatte noch irgendwas im Vorabendprogramm der ARD, diesem WWF-Programm. Der Stefan sagte, und Auslandsaufenthalte. Ja, der Stefan sagte auch noch was Kritisches. Er meinte, dass du ab und zu so doch etwas effekthascherisch moderierst und irgendwie noch irgendwas rauskitzelst, um ja vielleicht die Lacher auf deiner Seite zu haben. Naja, also meint er damit, dass es dann auch auf Kosten der Gäste geht? So habe ich ihn verstanden, oder? Ja. Das ist ein befreiendes Lachen. Also klar, das stimmt, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein, das ist nicht wahr, aber wenn die Situation sich ergibt, dann versuche ich natürlich auch einen Lacher zu landen, das ist ganz klar, aber... Bärbel, mir fällt gerade noch was ein, was mir immer so auffällt beim Schauen deiner Sendung und auch beim Schauen der anderen Talkshows, was mir wahnsinnig auf den Geist geht, ist Folgendes. Ihr habt manchmal ganz tolle Gäste. Und es gibt Situationen, wo einem der Atem stockt, wenn du mit deinen Leuten sprichst. Und es gibt ja in diesen Talkshows überall diese, ich sage es mal bewusst böse, diese dusseligen Anklatscher. Und es wird ständig applaudiert. Und ich sitze vor dem Fernseher und denke, nein, wenn die Leute jetzt normal da säßen und das nicht angeklatscht würde, würde jetzt auch nicht geklatscht. Und das könnte viel mehr nachwirken, was deine Gäste gesagt haben. Nervt dich das auch manchmal? Also wir haben keinen Anklatscher, aber mich nervt das schon, klar. Mhm. Aber das gibt es sicherlich auch in Unterhaltungssendungen ganz deutlich. Es gibt ja auch die vielen in ganz bestimmten Soap-Serien die falsch eingespielten Lacher. Und furchtbar, das Ganze ist natürlich auch so unecht. Sowas stört mich natürlich auch. Ich genieße es immer. Aber bei uns, es gibt keinen Lachzwang. Mhm. Ich genieße es immer bei Alfred Biolek. Da gibt es nur wirklich keine Anklatscher. Und der klatscht das Publikum nur, wenn das Publikum wirklich klatschen möchte. Das finde ich so angenehm. Das ist so normal und so natürlich. So, jetzt kommt Carola, 50 Jahre, aus Thüringen. Ja, sie hat sich sehr provoziert gefühlt, dass du was Abschätziges über die Hausfrauen gesagt hast. Kannst du dich daran erinnern? Echt? Dabei haben die Hausfrauen doch bei mir so ein großes Forum. Die können sich austoben mit ihrem Putzfilmen, mit ihrem Putzwahn, mit ihrer Liebe zu ihrem Mann. Also ich denke, gerade den Hausfrauen bieten wir so ein großes Forum. Was habt ihr denn genau bemängelt? Ich habe das noch ein bisschen irgendwie mitbekommen. Irgendwas mit meinen Klamotten war auch. Ja, also genau habe ich das. Ja, das kommt auch noch mehr. Also mit den Hausfrauen habe ich auch nicht so ganz gedacht. Wie ist denn heute hier? Ich meine, es ist. Also ich finde es. Ich habe schon zwei Sendungen heute. Ich finde es sehr fesch. Aber das war nur ihr zweiter Punkt, dass du nie eine ordentliche Frisur hast und dass du eigentlich auch nie gut angezogen bist. Wer kleidet dich ein, war die Frage. Ja, wer kleidet Carola ein, ist halt auch die Frage. Oder? Also natürlich, es ist so eine Mischung. Ich habe einen Stylisten, liebe Carola, und der bemüht sich auch. Der hat mit mir einen ganz, ganz schweren Job, weil er mir immer die Sachen hinschleppt. Der liebe Ludwig, der heißt auch Schleppegrill noch. Und irgendwie nehme ich von den ganzen Klamotten dann immer nur die Hälfte und mische die dann mit meinen eigenen Sachen. Und ich bin ein unheimlicher Shopping- und Kleidung. Ziehst du dich denn für die Sendung zu Hause schon an oder erst im Studio? Das ist ganz unterschiedlich, je nach Lust und Laune. Also es ist eigentlich, meiner Meinung nach, funktioniert es nicht, wenn man 4 Tage vorher bestimmt an dem Tag fühlst du dich so und so, um den Rock oder die Hose anzuziehen. Also das entscheide ich immer kurz vorher. Wirst du denn von Firmen auch quasi gesponsert, dass die sagen, hier tragen wir unsere Sachen, dann kriegst du es umsonst? Nein, also es gibt bei den Privaten immer so einen netten Deal. Also man bekommt dann die Sachen für die Sendung zur Verfügung gestellt und die Firmen werden im Abspann genannt und dann gebe ich die Sachen aber alle wieder zurück. Also es ist nicht so, dass mein Kleiderschrank aus allen Nähten platzt. So, jetzt haben wir die Sachen. Wo ist deine Mütze eigentlich heute Abend? Bitte? Wo wir gerade beim Thema Kleidung sind, wo ist deine Mütze eigentlich heute Abend? Die habe ich ja während der Sendung nie auf. Die ziehe ich immer danach erst auf, sonst ist mir das schon viel gewurstelt hier oben. So, Bärbel, jetzt haben wir abgearbeitet, was vorhin gesagt wurde. Und jetzt sind wir verbunden mit Katrin und Nadine, 18 und 19 Jahre alt. Ja, hallo. Ihr beiden, hallo. Hallo. Ihr wollt jetzt mit Bärbel Schäfer irgendwas... Wir beide mit denen reden? Ihr dürft... Ja, das geht. Mhm. Achso, alles klar. Katrin. Ja. Und wer fängt an, Katrin oder Nadine? Hallo, ihr beiden. Ja, hallo. Ich bin schüchtern. Ja, wir auch. Also Katrin, fang du mal an. Ja, wir wollten wissen, wie man zu einer eigenen Talkshow kommt. Wie man zu einer eigenen Talkshow kommt. Ja, Domian, erklär Ihnen das beiden mal, ja. Ja, ich habe ja nicht so eine große Talkshow wie du. Erzähl das mal. Ja, was soll ich sagen irgendwie? Also, man hat eine Agentin, die einem irgendwie zu einem Casting schickt, nachdem der WDR die eigene Jugendsendung eingestellt hat und der Meinung war, Jugendliche sind nicht mehr in der Lage, sich eine Stunde auf ein Thema zu konzentrieren. Und dann geht man nach einer Beerdigung dahin, ist völlig verpennt und auf einmal muss man jeden Tag arbeiten. Also Casting heißt, das ist eine Probesendung gewesen für eine große Talkshow halt und da bist du die Glückliche gewesen, die dann genommen wurde. Ja, das ist ja dann schon wie ein Sechser im Lotto, ne? So etwas. Wahrscheinlich gibt es da ganz viele Bewerber und Bewerberinnen. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass es funktioniert und wahrscheinlich ist man deswegen dann besonders entspannt und zu dem Zeitpunkt war mir dieses Genre auch noch gar nicht so bekannt. Aber sicherlich, wenn ihr beide 10 Moderatoren fragt, hat jeder eine andere Geschichte und was auch ganz hilfreich ist, wenn man ein Studium absolviert hat, in Redaktionen hineingeschaut hat und einfach ein bisschen Fach- und Grundwissen mitbringt. Nadine, gibt es noch eine Frage? Ist vielleicht auch nicht schlecht. Nadine? Ja. Vielleicht, manchmal sind da so richtig komische Gäste. Ich möchte mal gerne wissen, wo sie die Aufgaben irgendwie, melden die sich alle selbst oder werden die auch irgendwie... Ja, die leben alle unter uns. Die leben alle unter uns. Die sind alle wahlberechtigt. Es ist nicht so, dass sie irgendjemand an Heizkörper anketten und 3 Wochen bei Wasser und Brot halt und zwingen, etwas zu sagen. Aber ich denke, ich habe ja eine sehr, sehr große Redaktion. Die sind ja alle fleißig in Deutschland unterwegs und besuchen die Gäste, die sich auf unsere Hotline-Nummer hin melden. Katrin, Nadine, war es das? Oder habt ihr noch eine Frage? Ja, ich wollte mal wissen, wie das ist, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie eine Stellung ist und dann, weiß ich, der Partner oder so, der kommt dann heimlich irgendwie da so hinterher oder so. Ob die den Partner dann irgendwie anrufen oder ob der Partner sich selber meldet oder so. Hast du verstanden? Ich meine, das ist mit den Stellungen bei den Partnern, das verstehe ich nicht. Ja, was hat das jetzt mit meiner Sendung zu tun? Nein, also wenn ich zum Beispiel, nein, einer ist jetzt eingeladen, ja? Du meinst, wenn ja, in der Sendung... Ja, eine bestimmte Haltung zum Thema oder so. Ja, und dann irgendwie, was weiß ich, der sagt jetzt, ja, ich gehe nicht fremd oder so. Und jetzt kommt aber der Partner, ja, dein Partner ist aber auch hier und der sagt, du gehst doch fremd. Ach, du meinst so Überraschungsgäste? Ja, genau. Sowas meinst du? Ja, mhm. Genau. Also wir bauen keine Überraschungsgäste ein bei in unserer Talkshow. Es ist so, dass wir von vornherein mit offenen Karten spielen. Die Redakteure informieren die Gäste über das, was passiert. Das wird es aber geben und das gibt es auch schon. Und das ist aber nicht meine Art, so zu arbeiten. Denn ich denke, wenn jemand bei mir Gast ist und zum Beispiel dort sitzt und glaubt, er spricht oder sie spricht über die Liebe und wird dann auf einmal mit etwas ganz Bösartigem konfrontiert, dann ist das nicht fair. Mhm. Was wir schon mal gemacht haben, sind ganz liebevolle und ganz positive Überraschungen, über die sich sicherlich jeder von uns freuen würde. Katja, Nadine, aber, haben wir's? Ja. Okay, dann danke ich euch fürs Mitmachen. Okay, danke für den Abend. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's gleich weiter mit Mareike und Mareike ist 16 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Mareike. Deine Frage. Hallo Mareike. Hallo. Deine Frage an Bärbe. Ja, also ich wollte fragen, wie man es schafft, sich einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Also wenn manche Gäste eine ziemlich absurde und krasse Meinung zu einem bestimmten Thema, also zum Beispiel über Frauen haben. Mhm. Willst du antworten? Nee, soll ich antworten? Ja, ich kann nicht für dich antworten. Es ist ja so, nein, die Situation hast du ja sicherlich manchmal auch. Also es ist so, dass ich ja eigentlich das Glück habe, dass ich mich nicht verstellen muss oder auch mit meiner Meinung nicht allzu zurückhaltend sein muss, wenn wir dort vorne jemanden sitzen haben. Und das ist ja für mich auch häufig ganz erstaunlich, auch in der jüngeren Generation, so dass da viele junge Männer der Meinung sind, wir gehören noch angekettet an den Herd und die Leine darf nicht länger als 2 Meter sein, dass ich dem schon meine Meinung sagen kann. Findest du, Mareike? Machen aber häufig auch die Frauen aus dem Publikum. Mareike, findest du, dass Bärbel das zu selten tut oder woher kommt die Frage? Nein, also ich weiß auch nicht. Also jetzt gerade in der Woche, da war jetzt zum Beispiel das Thema, also Frauen am Steuer, also da war dann ein ganz irrer Typ und der hat gesagt, also Frauen gehören nicht hinter das Lenkrad. Mhm. Also und ich fand eigentlich schon, dass sie hinter das Lenkrad die Meinung gesagt hat. Ja. Ja, und das fand ich eigentlich recht super, aber ich wäre da, glaube ich, nicht so ruhig geblieben. Ja. Ich habe mich ziemlich aufgeregt. Also manchmal fällt es einem leichter und manchmal ist es natürlich auch eine etwas schwierigere Situation, aber ist das kommt auch immer dann auf meine Tagesform an. Bärbel, ist das bei euch auch Konzept der Sendung, dass du durchaus deine Meinung sagst und dich da persönlich einbringst? Ja, also wenn ich möchte, dann kann ich das natürlich auch. Und ich denke, in vielen Punkten ist das ja auch der Fall. Nun muss man natürlich sagen, bei der Anzahl der Gäste, die wir haben und in den Reihenfolgen, in denen sie auch auftreten, ist es sicherlich auch das Konzept der Sendung, eine Meinung zu präsentieren, eine Gegenmeinung, die in einigen Situationen sicherlich übertrieben sind oder extremer sind, um eine Diskussion natürlich auch auszulösen. Aber für uns ist eigentlich alle wichtig, dass am Ende einfach Toleranz steht. Und wenn da vorne jemand sitzt und sagt, die Frauen gehören nicht ans Steuer, dann gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von starken Frauen, sicherlich auch aus dem Publikum, aber auch bei uns vorne auf der Bühne, die versuchen dann solch einem Typen eine Paroli zu bieten. Ja. Und selbst aus meinem Freundinnenkreis weiß ich ja, dass da auch viele Jungs einfach nicht wollen, dass sie dann das nette Cabrio fährt oder den alten Käfer oder was auch immer. Wirklich? Solche Freundinnen hast du? Solche Freunde? Ja, man denkt das manchmal gar nicht. Mareike, ja? War es das? Ja, klar, das war's. Danke, ciao. Okay, tschüss, ciao. Mareike, danke. Also wenn ihr auch mit Bärbel Schäfer sprechen wollt, wenn ihr Fragen an sie habt oder wenn ihr euch bei ihr vielleicht beschweren wollt oder kritiklos werden wollt, Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer lautet 0180-5678-110. Bevor wir weitermachen, eine Frage von mir an Bärbel. Bärbel, gibt es etwas in deiner Sendung, an deiner Sendung, was du selbst kritisch siehst? Das ist schwierig. Kannst du ein bisschen konkretisieren? Gibt es etwas, wo du manchmal auch Unbehagen hast und du ordnest dich dann doch unter, weil es halt um sehr viel Kohle geht und es geht um Quoten und so weiter? Also das mache ich sicherlich nicht, mich unterordnen, weil ich schon der Meinung bin, dass wir gemeinsam, das heißt einfach die Redaktion, Redaktionsleitung, dass wir alle zusammen eben auch immer wieder versuchen, Themen durchzusetzen, die vielleicht für den Sender gar nicht so angenehm sind. Also wenn man Erstwähler mit Politikern konfrontiert, weiß man sicherlich oder wissen wir eigentlich schon, dass wir dort damit keine gute Quote haben werden. Und wenn wir dagegen ein dicken Thema machen oder irgendwas zum Thema Oberwald oder so, katapultieren ja die Quoten sofort in die Höhe. Also du kannst die Nachmittagstalkshows werden. Erfahrungswerte. Ja, die Nachmittagstalkshows werden ja im Moment sehr, sehr scharf angegriffen. Du kannst dir immer noch jeden Tag selbst in die Augen schauen im Spiegel. Ja, das denke ich schon. Lutz. Also das ist natürlich eine. Ja, bitte. Ja, ich wollte einfach nur sagen, das ist natürlich eine Auseinandersetzung, die man immer mit sich selber führen muss. Das ist auch ein Risiko. Natürlich ist es so, bei 200 Sendungen über das ganze Jahr verteilt, dass sicherlich auch viele Bereiche zum Thema Beziehung und diese ganzen Mikrokosmen des Alltags eben einfach dabei sind. Aber man muss zwischendurch, und ich denke, das werden wir halt auch verstärkt tun, immer wieder andere Akzente setzen. Nun gibt es ja auch immer wieder die Vorwürfe, dass in diesen Talkshows letztendlich nichts weiter betrieben wird als pure und plumpe Voyeurismusbefriedigung. Das wird in nächster Zeit auch noch verstärkter auftreten. Und dann ist die Frage, das muss dann ja jeder mit sich selber abmachen, inwieweit folge ich dem oder inwieweit sage ich jetzt einfach, das reicht für mich, dort ist für mich die Grenze und da ist Schluss. Mhm. Und dieses Nein muss man natürlich auch aussprechen. Nun ist für den einen oder anderen Gast bei dir, wahrscheinlich sogar für die meisten Gäste, dass eine ganz große Besonderheit, dort aufzutreten und unter Umständen was sehr Intimes und etwas sehr Problematisches, für sein Leben Problematisches, dort preiszugeben vor Millionen Menschen. Gibt es da eigentlich eine Nachbetreuung? Die Nachbetreuung sieht erstmal so aus. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt jeden Tag ganz schwere, ganz problematische Fälle präsentieren. Also wenn sich jemand bei uns meldet und wir wissen, dass er zum Beispiel schon in therapeutischer Behandlung ist, dann ist uns auch bewusst, dass dieser Gast oder dass meine Talkshow überhaupt nicht das Forum für diesen Gast ist. Mhm. Das muss in einem viel kleineren, intimeren Rahmen dann natürlich stattfinden und nicht in der Öffentlichkeit. Aber es gibt nicht permanent einen Psychologen, der im Hintergrund mitarbeitet. Also wir haben natürlich permanente Telefonnummern und es gibt einen Seelsorger, der erreichbar ist. Es ist auch so, dass die Redakteure nach der Sendung, wir sitzen alle lange nach den Sendungen noch zusammen, dass am nächsten Tag und in den nächsten Tagen danach auch immer nochmal nachtelefoniert wird und also ein Kontakt bleibt einfach bestehen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ja. So, jetzt kommt der Lutz und Lutz ist 22. Moin, Domian, ja. Moin, Bärbel. Lutz, leg Hallo, los. Lutz, grüß dich. Ja, ich wollte mal fragen, ich habe meinem Kumpel hier irgendwann mal gesessen vor längerer Zeit, da haben wir Werbe geguckt und da meinte er, dass sie vorher in Bremen im Fairfeld gewohnt hat, nee, Steintor. Wer will doch fragen, ob das stimmt, weil er meinte, seine Mutter wäre deine Nachbarin gewesen. Heieiei, ja, kommt sie aus Bremen. Ja, ich komme aus Bremen, ja, das stimmt. Fairfeld? Beim Römer um die Ecke, oder was? Ja, Fairfeld, da wo auch diese Miethäuser sind. Ja, genau, Altbauten und Mietwohnungen. Also genau. Okay. Und du bist noch in Bremen? Ja, ich bin auch in Bremen. Siehst du, hast du denn unsere Sendung aus dem Steintor gesehen zum Thema Bürger gegen Junkies letztes Jahr? Ja, die habe ich gesehen. Ich habe das Fenster aufgemacht und Bild beim Fernseher angemacht. Blogger, Blogger. Aber da hättest du auch mal deinen Hintern hochbewegen können. Das war ja Luftlinie nur 300 Meter, Lutz. Ja, ich war erst da. Aber da standen so viele Leute, konnte ich nicht sehen. Aber ich dachte, die Liebe ist Sag mal, Lutz, und deine Mutter kennt die Bärbel von früher? Oder wie habe ich das gerade verstanden? Nein, die Mutter von meinem Kumpel. Ach so. Die meint, sie wäre Nachbarin gewesen von Bärbel. Also sehr. Ja, aber meine Mutter wohnt da jetzt nicht mehr. Meine Eltern haben sich... Nein, wir reden ja nicht über deine Mutter, wir reden ja über dich. Egal. Lutz, das war die Frage, ob Bärbel aus Bremen kommt, genau aus der Ecke. Oder hast du noch eine Frage? Ja, die eine Frage war noch, ob sie sich bei der Sendung im Viertel, ob sie sich da gestört hat oder nicht. Als dann die Eier flogen, ist wohl ein bisschen... Nee, bei der mit den Junkies da auf der Bühne, auf dem Ziegenmarkt. Ja, das war sehr spannend, weil das einfach ein sozialkritisches Thema war, was mir sehr am Herzen lag, weil ich in der Ecke ja groß geworden bin. Und irgendwie der Blumentopf genau bei uns vorm Haus war der größte Drogenumschlagplatz. Aber mittlerweile gibt es, glaube ich, größere. Mhm. Lutz? Aber es war schon sehr anstrengend. Ja. Also Gruß an Bremen, Lutz, ne? Ja, mach ich auf jeden Fall. Tschüss, Lutz. Okay. Ciao. Jetzt begrüßen wir herzlich den Peter und er ist 20 Jahre alt. Hi Peter. Hallo Domian, hier ist der Peter aus Essen. Aus Essen. Hallo Peter. Hallo, grüß dich. Erstmal super Kompliment an deine Sendung, das finde ich total stark. Danke. Jede Nacht gucken mal. Das ist sehr schön, das hören wir gerne. Jetzt zu Bärbel Schäfer. Aber hier rufe ich gar nicht an. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich die Bärbel Schäfer total erotisch finde. Da habe ich gerade schon in deiner... Das war Carola aus Thüringen. Nein, du sollst das mal der Carola aus Thüringen sagen, weil also, Carola sie gerade so kritisiert hat. Carola, nee, also ich finde die Werbe echt klasse und wir gucken hier jede Nacht, wir sind hier so zwei Zivis und sind hier gerade auf Nachtschicht und ich nerv hier meinen Kollegen, den Olli, schon die ganze Nacht, der will schlafen und ich, nein, um 2 Uhr kommt gleich Werbe Schäfer und die Jungs, die machen mich hier fertig. Peter. Ich kann mal nicht, dass ihr da eure Kranken und Alten vergesst, ne? Peter, findest du die... Findest du, auf jeden Fall. Wir sind zu viele Leute in der Leitung. Peter, findest du die Bärbel nur, in Anführungszeichen, erotisch oder findest du auch, dass sie eine tolle Moderatorin ist? Ja, nee, sag ich finde das alles klasse. Ich finde den ganzen Stil der Sendung irgendwie, finde ich gut, weil es so auf junge Leute zugeschnitten ist. Ja. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, das kommt locker rüber. Das ist nicht so schließlich wie so andere Sendungen. Mhm. Und weiß nicht, das ist einfach so, ja, auf uns junge Leute zugeschnitten. Das finde ich okay. Weil das Peter, du hast meinen Arm gerettet hier. Ja, super, danke schön. Und vergiss, musst du dir versprechen, dass du deine ganzen Pflegefälle da nicht vergisst an deiner Zivi-Stelle, ne? Deine Omas da oder... Fall, auf keinen Fall, wir sind immer im... Nicht, dass du Bärbel guckst und die sitzen auf der Bettpfanne oder so. Bitte? Nicht, dass du Bärbel guckst und deine Omas sitzen auf der Bettpfanne. Nein, das geht schon klar. Wir haben immer so eine kleine Verzögerung durch das Bildtelefon, da können wir nicht so ganz schnell ineinander reden. Also ja, wir haben auch irgendwie das Radio an und mit dem Telefon, da geht ja alles ein bisschen durcheinander. Peter! Aber mein Kollege, der Olli, der wollte auch nochmal mit dir sprechen. Ja. Der wollte sich mal über mich auslassen und vielleicht kann er auch mal kurz mit der Bärbel reden und das geht ja. Der macht dich fertig. Ja, das musst du jetzt kontrollieren. Ja, ja. Der will schlafen. Keine... Okay, Olli. Jetzt Bärbel, ich hab dich wirklich lieb. Jetzt kommt Hallo. Olli. Ist Olli am Telefon? Ja, genau, der Olli. Olli, du wolltest zu Bärbel Schäfer auch was sagen? Ja, ich weiß nicht, hier, der mein Vorredner, der dreht ein bisschen am Rad, der Peter, und weil sie ist total aufgeregt, aber ich muss ehrlich mal sagen, ich finde die Sendung von der Bärbel nicht so toll. Mhm, warum? Warum? Ja, ich weiß nicht. Olli, dass du jetzt ans Telefon gekommen bist. Hm? Ja, ich muss da einfach mal loswerden. Ja, warum nicht? Ja, eben. Ja, sag mal, weil du nicht schlafen kannst. Nee, aber ich weiß nicht, nimmst du das eigentlich immer so ernst, was die Leute da sagen? Hm? Nee, immer nicht. Nee, habe ich auch nie behauptet. Nee, war ja gar nicht. Nein, klar. Sonst hätten wir gar nicht so viel Spaß. Nee, aber ich habe neulich mal irgendwie, ich weiß nicht, ob da eine Wiederholung war oder so, so Zicke 97 gesehen. Oder 98, ich weiß nicht, ob da eine Wiederholung war. Was, 98? Zicke. Da wurde doch irgendwie so eine Frau gewählt zu Zicke 98. Da war auch diese männliche Jury, die da rumdiskutiert hat und so. Und ja, genau, das war ein bisschen wild, ne? Ja, da ging drunter und drüber und weiß ich nicht, aber... Das gefällt mir eigentlich nicht so. Klar, gibt Sendungen, die gucke ich auch ganz gern. Das war eine Ausnahme. Bei euch geht es ja vielleicht auf der Station auch mal drunter und drüber. Olli, gibt doch noch, Olli, gibt der Bärbel, doch noch einen Tipp, was sie vielleicht besser machen kann. Ein Tipp, was ich besser machen kann, genau. Ja, für ein bisschen in den Situationen so die Kontrolle zu behalten vielleicht. Ich meine, ich finde es auch lustig, aber manchmal ist das so, weil ein bisschen niveaulos. Also, Bärbel wird sich um ein bisschen mehr... Ja, ich werde versuchen, das zu ändern. Danke. Tschüss. Grüß Peter. Ja, das wird er bestimmt tun. Jetzt ist der Kai dran und Kai ist 24. Hallo Kai. Hallo Bärbel, hallo Domian. Ja. Ich wollte Kai. Der Bärbel ein dickes Lob aussprechen. Mann, nur Lob. Ja, hat's ja auch verdient. Tut mir leid. Du bist sehr beliebt, Bärbel. Hm? Die Bärbel ist sehr beliebt. Das stimmt. Ich muss dazu sagen, ich bin auch Zivi gewesen, so wie meine Vorredner. Und wenn ich dann von der Frühschicht nach Hause kam, habe ich mich auch aufs Bett gepackt, weil es immer früh anfing und lange arbeiten. Dann habe ich vorher immer noch Arabella geguckt. Mhm. Ne? Und dann, Gott sei Dank, wurde dann irgendwann Bärbel mit ins Programm genommen. Und das finde ich ganz klasse, bin ich dann auch bei geblieben. Mhm. Und ich gucke dann auch halt häufig die Wiederholung nachts, wenn mein Hund mich weckt, der raus muss. Mhm. Dann meistens zur Zeit, wenn Bärbel heiß läuft. Aber das ist ja auch Nebensache. Ja. Ich wollte eigentlich fragen, ob Bärbel Schäfer dein echter Name ist oder ein Künstlername. Weil ich finde es recht ungewöhnlich, dass so eine junge Frau Bärbel heißt. Oder ist das Abkürzung für Barbara? Nee, ich heiße wirklich Bärbel. Auch Schäfer. Das steht auch so in meinem Ausweis und irgendwie hatte meine Mutti mal eine Freundin und ihre beste Freundin hieß Bärbel. Ich finde das gar nicht so ungewöhnlich. Ich weiß nicht. Hattest du denn in der Schule auch irgendwie... Mein Vater hat gesagt, ich soll nicht mehr sagen, dass ich den Namen schrecklich finde, aber es ist so. Hattest du in der Schule dann auch darunter zu leiden? Ich meine, so ein kleines, wie heißt du denn? Bärbel. So. Ja, genau. Ja. Nee, also es hält sich in Grenzen. Mhm. Und es ist nicht so, dass ich... Kai, noch was? Ja, bist du da bei dir zu Hause oder ist das irgendein Studio? Das ist so halb und halb. Ach so. Ein Büro, ne? Ein Produktionsbüro, soweit ich informiert bin. Ja, genau, das ist, genau. Sie macht richtig Nachtschicht für uns alle, ist das nicht nett? Ja, das ist, ja. Das finde ich klasse. Gut, Kai. Mach weiter. Dankeschön für deinen Anruf. Tschüss, Kai. Mir gefällt dein Vorname übrigens, Kai. Was? Mir gefällt dein Vorname. Ja. Ja, das freut mich. Mir gefällt er nicht so. Ach. Aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist alle, Gott sei Dank keiner, der so heißt. Alle sind mit ihren Namen nicht zufrieden. Ich mag Jürgen auch nicht. Ja, Domian hört sich schon besser an. Ja, das hört sich besser an. Alles klar. Okay, tschüss Kai, tschüss. David, du hast gerade das Stichwort gesagt, irgendwann zwischendurch mal auch, je nachdem, wie ich drauf bin. Du machst eine tägliche Sendung, ich mache auch eine tägliche Sendung hier. Und ich habe selbst schon auch mit dem Problem zu kämpfen, man ist eben nicht jeden Tag in derselben guten Verfassung. Wie gehst du damit um, wenn du mal schlecht geschlafen hast, wenn du Kopfschmerzen hast, wenn du Ärger zu Hause hast oder weiß der Teufel was? Also eigentlich versuche ich an den drei Tagen, an denen wir produzieren, für mich einen ganz strengen Rhythmus einzuhalten. Das heißt, wirklich morgens auch früh aufzustehen, meine Zeitung zu lesen, zu joggen und irgendwie in Ruhe zu frühstücken, dann meine Sendung nochmal vorzubereiten, in die Redaktion zu fahren, Redaktionskonferenzen zu haben, Regiebesprechungen, all diese Dinge in der Maske zu sitzen, und dann komme ich eigentlich auch langsam in meinen Rhythmus hinein. Und ich bin eigentlich auch niemand, der irgendwie mit schlechter Laune ins Bett geht und die am nächsten Morgen dann auch noch hat. Das nicht, aber ich merke das eigentlich so an der Energie, die dann in der Sendung ist. Also dann bin ich vielleicht etwas unkonzentrierter als sonst. Ich stelle hinterher fest, in den Situationen hätte ich nochmal nachfragen sollen. Oder ich habe eine Situation verpasst, in der ich vielleicht auch einen Gag hätte landen können, und all diese Dinge. Aber das sind dann vielleicht, Außenstehende merken das gar nicht, aber ich selber bin dann vielleicht nicht ganz zufrieden mit der Sendung. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo dir in der Sendung, während der Sendung, der Arsch so richtig auf Grundeis gegangen ist? Nö, das ist eigentlich relativ selten. Also eigentlich, wenn es richtig turbulent wird und drumherum alles zusammenbricht, werde ich eigentlich immer ruhiger. Und ich bin auch kein Typ, der Lampenfieber hat oder jetzt besonders nervös wird oder so. Schwierig sind eigentlich Momente, wenn Gäste in der Vorbereitung eine Haltung zu einem Thema haben, herauskommen, und im Laufe der Sendung ändert sich das dann plötzlich um 180 Grad. Gabel, aber dann da hinten steht jemand, der darf da nicht stehen. Das lenkt uns ab hinter dir. Ja, das ist ein netter junger Mann. Setz dich mal hin. Ja, genau. Du musst weg. Geh wieder in dein Körbchen. Jetzt ist Heiko. Jetzt ist Heiko dran. Heiko ist 26. Heiko. Hallo, ja, Heiko. Moin, hallo. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ich wollte Bärbel mal fragen, ob die Haare gefärbt sind oder ob das Natur ist. Das interessiert uns alle sehr. Heiko, was denkst du denn? Die sind natürlich naturblond. Naturblond, natürlich naturblond. Ja. Von der Sonne gefärbt oben. Ja, weil unten sind die ein bisschen dunkel, das sieht man jetzt auch ganz gut. Ja, siehst du, aber ich mache das irgendwie ganz geschickt. Mein Ansatz ist hell und unten ist es dunkler. Bist du Friseur? Ja, ich bin, nee. Nee, das hat gar nichts zu tun. Aber wir gucken dich ganz oft so und dachte ich schon immer. Und ihr denkt immer über die Frage nach, ist es nun eine Naturblondine oder eine gefärbte Blondine? Genau. Das ist euer Problem. Sind wir nicht alle irgendwie straßenköterblond und Und dann wollte ich nochmal was fragen. Wie lange du die Sendung denn noch machst so? Ach, Schatz, das sind aber Fragen. Ja, schwierig. Weiß ich jetzt auch nicht. Also ich habe jetzt erstmal irgendwie meine eigene Produktionsfirma gegründet. Wir haben jetzt einen netten Vertrag hier, alles für erstmal ein Jahr, und gehen Montag auf Sendung um 13 Uhr und hoffen natürlich, dass es gut läuft von den Quoten. Und bei den Privaten ist es natürlich so, dass das Ganze auch immer davon abhängt. Und da wir alle optimistisch sind und... Bärbel, ist das für dich nicht eigentlich negativ, dass ihr jetzt auf 13 Uhr geht? Ach, das würde ich gar nicht sagen, nö. Es ist alles um die Mittagszeit, und die Mittagssendungen sind einfach ein erfolgreiches Standbein auch für den Sender, in diesem Fall halt einfach für RTL. Und ob 2 oder 1 oder 3, das weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so wichtig. Was das, Heiko? Ich wollte auch sagen, dass sie echt eine tolle Frau ist, und sie soll ruhig weiter so machen, und ich finde, sie sieht auch ganz toll aus, und bleibst du, und ja, also, viel Erfolg. Ich glaube, die Bärbel wird es überhaupt nicht bereuen, dass sie heute Abend mitmacht. So viele Komplimente. Ja, ich bin ganz erstaunt, sag mal. Das ist jetzt nicht getürkt. Schmiergeld irgendwo verteilt hier. Nein, das ist alles wirklich, die Menschen sehen dich so. Ich hier auf ganz was, ja, ich bin ganz erstaunt. Du hast ein Experiment, was wir hier machen, oder? Wie viele Sendungen eigentlich hast du schon gemacht von deiner Talkshow? 600 Sendungen habe ich. 600 Sendungen. Hast du manchmal das Gefühl, es wiederholen sich ja auch Themen? Und Standpunkte werden wiederholt, dass du irgendwann da stehst oder dich dabei ertappt, dass du irgendwann da stehst und denkst, ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Mhm. Ich habe meine Kärtchen jetzt hier. Das war noch nicht der Fall. Mhm. Was würdest du tun? Dann ist es sicherlich Zeit auf. Hm? Also dann ist es sicherlich Zeit aufzuhören. Also ich mache es ja eigentlich sogar schon länger, denn Themen wie zum Thema Drogen oder AIDS oder Rassismus, das haben wir auch schon beim WDR behandelt. Also wenn du die Sendung auch noch dazu rechnest, sind das sogar noch einige mehr. Aber ich weiß nicht, ich werde nicht das Beispiel dieser ganzen Frauenzeitschriften nennen, die nun immer wieder ihre Diäten und ihre Frisurentipps haben. Das ist ja nun super langweilig. Beim Krimi gibt es halt auch über einen Mörder und eine Leiche. Und der Weg hin, da ist eben immer wieder spannend. Und es sind immer wieder andere Menschen, die über Eifersucht reden oder andere Paare, die Beziehungsschwierigkeiten haben oder bei denen es auch toll läuft. Mhm. Oder von daher ist es eigentlich du bist spannend, ja, jeder ist anders. Du bist durch diese Sendung bei RTL zu einem richtigen Star geworden in Deutschland. Hast du früher eigentlich immer diesen Traum gehabt? Ich möchte mal berühmt werden, ich möchte prominent werden? Nee, überhaupt nicht. Also eigentlich hat das auch ziemlich, also hatte ich da am Anfang sehr große Schwierigkeiten mit und war besonders neugierig und habe mich auf den Job gefreut und auf die Arbeit und habe dann im Laufe der Zeit natürlich festgestellt, was alles dazukommt. Was sind denn für dich erkennen und ansprechen? Ja, was sind denn für dich die negativen Seiten der Prominenz? Naja, sicherlich das, was eigentlich erst vor kurzem passiert ist, dass man sich irgendwie auf der Titelseite der Bild-Zeitung wieder findet und glaubt, man ist irgendwie ganz entspannt im Urlaub und wird von einem Paparazzi abgeschossen. Da hört der Spaß natürlich dann irgendwann auf. Und ich bin wirklich kein schüchterner Mensch, aber ich hatte am Anfang so das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre eigentlich auch ein bisschen größere Schwierigkeiten damit. Und die Reaktionen waren immer super positiv, dass Leute sagten, Mensch, was ist denn aus der Dicken geworden? Hat die abgenommen oder sind die beiden noch zusammen oder so? Und in den meisten Fällen kann ich mich auch dran erinnern, aber es gab dann einfach auch mal private Momente mit Freunden oder mit den Eltern oder so, in denen man vielleicht auch mal nicht angesprochen werden kannst möchte, um dann damit umzugehen. Kannst du sagen, was es mit dir machen würde, wenn du von heute auf morgen, das kann in dem Geschäft ja passieren, einfach nicht mehr gefragt wärst, nicht mehr bekannt wärst? Ja, also ich antworte jetzt das, was sicherlich die meisten sagen würden, dann würde ich wieder etwas anderes machen, also würde ich wieder redaktionell arbeiten oder... Ich glaube es den meisten ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube es den meisten nicht. Ich glaube, dass nach einer gewissen Mir Zeit... Mir musst du es glauben, Jürgen. Dir glaube ich es gerne, wenn du es jetzt so sagst. Aber ich glaube, dass bei vielen so etwas auch zu einer Sucht werden kann. Ja, da muss man natürlich aufpassen und da muss man auch aufpassen, dass man gut geerdet bleibt und dass man sich sicherlich auch in ganz, ganz vielen Bereichen aus diesem Medium auch zurückzieht. Das heißt ja, dass man eben auch privat da einen Rückzug einfach antritt. Und also, ich bin nur nicht der Typ, der in vielen privaten Bereichen jetzt alles nach draußen hängt. Also geerdet sein heißt für dich auch, eine gute Verwurzelung im Privatleben zu haben. Ja, eindeutig. Ja. Also, so. Jetzt ist Christine dran. Und ja, auch in Massen. Wir können die ganze Nacht machen, wenn du willst. Ja. Christine, 17 Jahre alt. Ja, hallo. Ich wollte euch beiden erstmal ein großes Lob an eure Sendung machen. Danke. Und ich bin ein Werbefan. Und ich war schon bei dir in der Sendung als Gast. Und ich wollte mal sagen, es ist echt klasse, so hinter den Kulissen, wie man da behandelt wird. Also ich fand's geil. Christine, zu welchem Thema warst du bei Bärbel? Der fährt mit mir in Urlaub. Das war letztes Jahr eine Live-Sendung. Und da war ich mit meinem Vater. Und das wollte ich aber sagen. Warst du nicht diejenige, die diese tolle Schiffsreise? Ach nee. Nee, ich wollte nach Mallorca. Christine war die nach Mallorca wollte. Weißt genau. du? Ja, und ja. Das hat geklappt, ne? Ja, es hat geklappt. Ja, aber aus dem Arsch. Naja, lassen wir das mal. Und ja, du hast mal in einer Sendung gesagt, also du findest es ziemlich daneben, wenn jemand mit Alkohol am Steuer fährt. Bei einer Sendung halt. Und jetzt habe ich aber mitgekriegt, dass du auch deinen Führerschein verloren hast durch Alkohol am Steuer. Und es ist ja irgendwie schon ein Widerspruch. Genau. Ja, genau. Manchmal sagt man was und macht dann selber einen Fehler. Ja, ist halt so. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ich hatte an dem Tag wenig gegessen, bin umgezogen, habe drei Gläser Wein getrunken und dann wollte ich den Wagen um die Ecke bringen. Ist doch alles Quatsch, glaubt einem sowieso keiner, so war es aber. Und, der Führerschein ist weg? Für wie lange? Der Führerschein ist weg oder war weg und jetzt habe ich ihn wieder. Und welche? Jetzt natürlich die Telefonnummer der Taxizentrale und des Fahrdienstes. Und welche Lehre ziehen wir daraus? Nie Alkohol am Steuer. Deswegen trinke ich jetzt auch nur noch Multivitaminsaft hier. Ne? Und isst Chips dazu. Ist natürlich ganz große Scheiße und ist ein großer Fehler und soll man nicht machen. Ja, Christine, das war die Frage. Ja, und macht nur so weiter. Also ich finde euch echt klasse. Danke, Christine. Gut, wir bleiben jetzt hier für die nächsten drei Jahre. Tschüss. Ciao. Okay, tschüss. Jetzt ist ein Mensch namens... Endlich mal ein Mensch. Wer ist Colin? Colin, ist das ein Mann oder eine Frau? Hallo? Ja, ein Mann. Colin, genau. 16 Jahre alt. Collie, wie die Hunderasse oder wie? Collin. Hallo Collin. Ja. Nee, hallo Collin. Name kommt aus dem Englischen. Ah ja. Deine Frage. Bärbel, Gott sei Dank, dass ich noch gerade durchgekommen bin. Meine Frage oder meine kleine Bitte an dich ist eigentlich, ich bin ziemlich medieninteressiert und habe auch schon mich bei verschiedenen Sendern für Praktika beworben, unter anderem auch bei euch. Allerdings nehmt ihr, glaube ich, so viel Spaß von Abiturienten, soweit bin ich leider noch nicht. Aber ich habe schon... Nee, wir... Bitte? Nicht nur, wir haben auch Schülerpraktikum. Ja, habe ich auch. Hast du dich denn schon bei mir beworben? Wann denn? Oh, das ist schon länger, ja, vor einem Jahr und dann zwischendurch mir mal angerufen und ich habe auch zwischendurch mal bei dem Sender, der jetzt nicht mehr existiert, bei Nickelodeon ein paar Tage gearbeitet. Willst du dich jetzt bewerben hier oder, nie oder was? Ja, aber ich wollte nur fragen, ob sowas irgendwie möglich wäre oder ob sie vielleicht da was in die Wege leiten könnte. Also Colin, dann hast du sicherlich eine tolle Bewerbungsmappe. Vor einem Jahr konnte ich da noch gar nicht entscheiden, wer in der Firma dann ein Praktikum macht und dann schickst du entweder an Jürgen und er gibt mir die weiter, ne? So machen wir das, ja. Schickst an WDR 1 Live. Oder schickst du an mich? Ja. Redaktion. Willst du im WDR oder willst du mir? Du musst noch Praktikum bei Jürgen oder bei Werbe? Pass auf, schick uns mal was und wir fusseln das in auseinander. WDR 1 Live Redaktion Domian Postfach 506. Genau. 506. Dann gucke ich, ob ich was für dich machen kann. Das Colin. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss, Colin. So, jetzt haben wir noch den Sascha dran. Und Sascha ist 22 Jahre alt. Hallo? Ja, Sascha. Hi, du bist dran. Hallo, Julian, hallo, Bärbel. Hi. Hier ist Sascha. Und ich wollte sagen, die Bärbel-Sendung ist einfach spitzenmäßig. Und ich war auch schon zweimal Gast bei dir gewesen in der Sendung. Und wir kennen uns auch. Und wollte fragen... Ob du auch mein Buch gelesen hast, warum ich Vegetarier geworden bin. Von Prominenten erzählen und wurde Frau auf der Ameisenclub, ne? Genau. Yeah, siehst du, Jürgen, ich kenne meine Gäste. klärt uns bitte auf, was war das? Genau. Ja. Das war irgendwie eine Spende und ein Buch und ganz genau, war ganz süß. Genau, eine Prominentenaktion, wo sich auch Bärbel auch beteiligt hat, so eine Spendenaktion, wo wir auch von Prominenten halt so etwas sammeln und hat sich auch einfach Bärbel dann einfach spontan gesagt, irgendwas, das war Geld. Geld, genau. Sascha, du bist Vegetarier. Ja. Und Bärbel ist auch Vegetarierin? Das weiß ich nicht. Unbedingt? Ja. Ist sie? Ich frag, bist du? Warum? Nee, noch nicht. Noch nicht. Also zwischendurch. Weil ich kann sie auch ein bisschen bekehren. Ich denke so, dass wir es schon schaffen, Bärbel. Ja, du warst, glaube ich, sogar zweimal bei mir. Ich halte genau, zum Beispiel, dein Job ist einfach widerlich. Mit dem Schlachter. Ich halte es, Bärbel, immer beim Thema Vegetarier mit Yoko Ono. Die hat gesagt, schlimmer alles, als... was ein Gesicht hat... Nein, schlimmer als Schwein essen ist Schwein denken. Oh. Nicht schlecht, ne? Naja, stimmt. Naja. Nee. Das war's, Sascha. Ja, dann drückt dir die Daumen am Montag. Meine drei Hunden und ich drücken dir die Pfoten und die Daumen. Ja. Und viel Erfolg. Ja? Dankeschön, Sascha. Tschüss. So, bitte. Tschüss, Sascha. Tschüss, Domian. So, Bärbel, wir sind fast am Ende der Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du mitgemacht hast. Ich bedanke mich hier, dass ich dabei sein durfte bei diesem tollen Experiment. Hat Spaß gemacht. Was machst du jetzt noch? Hast du jetzt frei oder wirst du noch weiterarbeiten? Wir haben heute zwei Sendungen aufgezeichnet und ich habe irgendwie in so einem TV-Movie mit Barbara Auer mitgedreht und habe mich auf dich gefreut und jetzt reicht es. Ein richtiger Action-Tag. Mit meinem Hund nochmal Gassi gehen und nochmal telefonieren, das war's dann. Also, wir sehen dich am Montag um 13 Uhr auf RTL. Und was ist das Thema der Sendung am Montag? Hoffentlich nicht nur an diesem Montag. Der Urlaub mit dir war eine Katastrophe. Der Wie Urlaub? War dein Urlaub, Jürgen? Wunderbar, wunderbar. Ja? Keine Katastrophe, ja. Liebe Bärbel, alles Gute weiterhin. Schön, dass du mitgemacht hast und mach's gut. Dankeschön. Dabei. Tschüss. Ciao. Okay, ciao. Danke für eure Anrufe. So, ihr Lieben, das war unsere Premiere mit dem Bildtelefon und ab sofort könnt ihr, die ihr zu Hause auch ein Bildtelefon habt, hier bei uns anrufen und dann sehe ich euch auch. Oder ihr könnt auch über Webcam und wenn ihr einen ISDN-Anschluss habt, euch hier bei mir auch melden. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Team. Das war Gerald Baas, Wolfram Spielkowski, Silvia Liebsch, Roland Lohr, Janet Krause, Marco Rössler, Henning Kaiser, Mathilde Kohl, Katrin Heckmann, Axel Ortländer, Peter Ofsianowski. Nächsten Montag sind wir wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bye bye. Ciao.